Vor 45 Jahren endete der von Hitler-Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Die Kapitulationsurkunde wurde bereits am 7. Mai im alliierten Hauptquartier in Reims unterzeichnet. Am 8. Mai sollten alle Kampfhandlungen ruhen. Auf Drängen Stalins musste in den frühen Morgenstunden des 9. Mai vor den Sowjets in Berlin-Karlshorst der Kapitulationsakt feierlich und demonstrativ wiederholt werden. Die Kapitulationsurkunde wurde von Generalfeldmarschall Keitel vor dem sowjetischen Oberkommandierenden Marschall Schukow unterzeichnet. Seit damals feiert die Sowjetunion den 9. und nicht den 8. Mai als Tag des Sieges. Am 45. Jahrestag überrascht Gorbatschow die Sowjetunion mit einer großen Siegesparade der Roten Armee auf dem Roten Platz in Moskau. Bisher hat der Kreml-Chef solche Machtdemonstrationen vermieden, weil sie nicht mehr in die Zeit der Ost-West-Entspannung passten. Aus Moskau ein Bericht von Hermann Krause. Bei strahlendem Sonnenschein hatte sich um 10 Uhr die politische Führung des Landes auf der Tribüne des Lenin-Mausoleums versammelt. Im Gegensatz zu früheren Paraden standen, bis auf Verteidigungsminister Jasow, die Vertreter der Militärs jedoch deutlich sichtbar getrennt von Generalsekretär und Ministerpräsident. Zum ersten Mal fand die Parade zum 9. Mai auch nicht auf Befehl des Verteidigungsministers statt, sondern auf Erlass des Präsidenten. Dennoch war es selbstverständlich Verteidigungsminister Jasow, der sich mit einer Rede an die Offiziere und Soldaten von Luft, Heer und Marine wandte, die auf dem Roten Platz Aufstellung bezogen hatten. Jasow gratulierte und dankte dem sowjetischen Volke, das im Kampf für die Freiheit schwere Opfer gebracht hatte. Der frisch ernannte Marschall sprach sich für eine Unterstützung der Politik der Perestroika aus. Diese habe international zu positiven Veränderungen geführt, wies aber auch darauf hin, dass die militärische Bedrohung weiterhin existiere. Dass es keine Parade zur Demonstration der militärischen Stärke sein soll, sondern zu Ehren der Gefallenen, war bereits im Vorfeld mehrfach herausgestellt worden. Und so marschierten zum Klang von Marsch, Militär, aber auch Opernmusik die Soldaten der Frunse- und Lenin-Militärakademien, der Pioniertruppen, der Marine-Landetruppen und der Offizierschule des Kreml am Mausoleum vorbei. Die Veteranen wurden repräsentiert durch 109 ausgezeichnete Helden der Sowjetunion, die trotz ihres Alters noch im strammen Stechschritt über den Roten Platz zogen. Pathetisch wurde es dann, als auf einem mehr als 3 Meter hohen Podest ein lebendiges Denkmal vorbeigezogen wurde. Ein junger Soldat mit Umhang und Schwert, auf dem Arm ein Mädchen, eine Nachstellung des berühmten Denkmals im Treptow Park in Berlin. Das Knattern der Fahnen im Wind wurde schließlich übertönt von heranrückenden Militärfahrzeugen, eine gekonnte Mischung aus alten und modernem Kriegsgerät. So wurde ganz zu Anfang der Raketenwerfer BM-13, auch Katjuscha oder Stalin-Orgel genannt, vorgeführt. Erstmalig zu sehen der Kampfpanzer T-80, in etwa dem Leopard 2 vergleichbar. Ebenfalls bisher noch nicht in der Öffentlichkeit vorgeführt, der Mehrfachraketenwerfer BM-22 sowie ein neues Boden-Luft-Raketensystem. Die Vorführung dieses Teils der Parade dauerte nur 10 Minuten. Nach knapp einer Stunde war das ganze Schauspiel zu Ende. Ein gut gelaunter Gorbatschow verließ winkend jenen Platz, auf dem er am 1. Mai von Demonstranten noch ausgepfiffen worden war. Insgesamt ist die Parade als ein deutliches Zugeständnis an die Militärs zu bewerten, die keineswegs immer mit der Politik Gorbatschows und seines Außenministers Schewardnadzes übereinstimmen. Dennoch wurde Augenmaß bewiesen. Dass die Paraden, die heute auch in den Hauptstädten der baltischen Republiken stattfanden, von der dortigen Bevölkerung und den Unabhängigkeitsbewegungen eher als Säbelrasseln und Bedrohung aufgefasst wurden, macht indes deutlich, dass die Rolle der Militärs in der jetzigen schwierigen politischen Phase nicht unterschätzt werden darf. Wie wir aus Moskau von Hermann Krause hörten, muss Präsident Gorbatschow Rücksicht auf die Militärs nehmen, die strikt gegen eine Mitgliedschaft eines geeinten Deutschlands in der NATO sind. Das hat der sowjetische Verteidigungsminister Jasow, enger Berater von Kreml-Chef Gorbatschow, in der amtlichen Nachrichtenagentur TASS zum 45. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg verlauten lassen. Ein geeintes Deutschland in der NATO würde das Kräftegleichgewicht in Europa destabilisieren. Weiter befürwortet Jasow eine schrittweise Umwandlung der NATO und des Warschauer Paktes in politisch-militärische Organisationen mit einer gemeinsamen Basis. Über eine solche Reform der Paktsysteme macht sich auch die NATO Gedanken. Vordergründig geht es heute allerdings den Verteidigungsministern der westlichen Allianz um eine neue atomare Strategie, die das Konzept der Vorne-Verteidigung ablösen soll, das durch die Demokratisierung in Osteuropa hinfällig geworden ist. Damit befasst sich gerade die nukleare Planungsgruppe der NATO in der Nähe des kanadischen Olympiaortes Calgary. Von dort meldet sich Irmtraut Richardson. US-Präsident George Bush hat den Verteidigungsministern ein wenig die Schau gestohlen, denn an sich sollte auf dieser 47. Tagung der nuklearen Planungsgruppe der NATO, die heute in Kananaskis in der Nähe von Calgary, Kanada beginnt, bekannt gegeben werden, dass die westliche Allianz auf eine Modernisierung der Atomraketen mit kurzer Reichweite verzichten will und Verhandlungen zwischen den USA und der UdSSR über einen Abbau dieser Kurzstreckenraketen befürwortet. Dies nun verkündete der amerikanische Präsident bereits vor knapp einer Woche. Mag deshalb das Ergebnis dieser Tagung etwas weniger sensationell ausfallen als ursprünglich erwartet, so wird dennoch diese Sitzung von allen Beteiligten als äußerst wichtig eingestuft. Denn es ist dies das erste Treffen der NATO-Verteidigungsminister nach dem dramatischen Wandel in Osteuropa, nach der Volkskammerwahl in der DDR. Deshalb wollen sich die 15, Frankreich ist nicht in der nuklearen Planungsgruppe vertreten, diesmal nicht allein nuklearen Fragen widmen, wie es an sich ihre Aufgabe wäre, sondern eine umfassende politische Diskussion angesichts der sich verändernden Lage in Mittel- und Osteuropa führen. Dabei geht es in erster Linie, so war aus der deutschen Delegation zu hören, um die notwendige Weiterentwicklung der Allianz und ihrer Strategie, damit das Bündnis Schritt hält mit der Entwicklung in Europa, damit Folgerungen für die Abrüstung gezogen werden können. Nach den Worten von Bundesverteidigungsminister Stoltenberg muss hier schon in Kananaskis, Kanada, der Anstoß für die Strategiedebatte gegeben werden. Zum Beispiel über die Frage, kann das Prinzip der Vorneverteidigung noch aufrechterhalten werden, damit die für den NATO-Gipfel Anfang Juli notwendigen Vorarbeiten geleistet werden können. Und natürlich wird es dabei vor allem um die Frage gehen, welchen Bedarf an Nuklearwaffen hat die westliche Allianz noch nach dem eventuellen Abbau der Kurzstreckenraketen. Im Zentrum dieser Debatte werden die Pläne der NATO stehen, möglicherweise nach Fortfall der landgestützten atomaren Kurzstreckenraketen diese durch neue sogenannte Luftgestützte zu ersetzen, die von Flugzeugen abgefeuert werden und über eine Reichweite bis zu 400 Kilometer verfügen sollen. Schon macht das Wort von einer neuen Nachrüstung innerhalb der NATO die Runde. Und von belgischer Seite war zu hören, dass Belgiens Verteidigungsminister Combe mit dem ausdrücklichen Mandat der Regierung nach Kanada gereist ist, gegen diese neue Generation von Atomraketen zu protestieren. Deshalb könnten die Diskussionen in dieser Einsamkeit der kanadischen Wildnis hier in Kananaskis, wo vor 2 Jahren die alpinen Wettläufe der Olympischen Winterspiele stattfanden, doch noch äußerst hitzig werden. Nur wenige Tage nach der Bonner 2+4-Konferenz der Außenminister der beiden deutschen Staaten und der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges ist in der Bundesregierung ein Meinungsstreit über das Angebot von Sowjetaußenminister Schewardnadse über eine Entkoppelung der innen- und außenpolitischen Aspekte der deutschen Vereinigung entstanden. Während Bundesaußenminister Genscher diesen sowjetischen Deutschlandplan für erwägenswert hält, hat sich Bundeskanzler Kohl strikt dagegen ausgesprochen. Der Regierungschef hält Moskaus Vorschlag für Verhandlungspoker und ist gegen eine rasche Einheit ohne Klärung der Bündnisfrage. Zu diesen Differenzen zwischen Kanzler und Außenminister Anmerkungen von Gerd Lotze aus Bonn. Nach der Außenministerkonferenz der 4 ehemaligen Siegermächte mit ihren beiden deutschen Partnern am vergangenen Wochenende in Bonn haben sich die ersten euphorischen Gefühle mittlerweile gelegt und sind einer nüchternen Analyse gewichen. Dabei wurde klar, dass es vermutlich nicht zu dem zunächst erhofften Husarenritt zur deutschen Einheit kommt. Es wird immer deutlicher, dass die in 40 Jahren aufgebauten Hindernisse, von denen inzwischen auch schon einige Trümmergestalt angenommen haben, weggeräumt werden müssen. Man muss Bundeskanzler Kohl bescheinigen, dass er ein verblüffend durchkonstruiertes Konzept für den Weg zur deutschen Einheit entwickelt hatte, dem er auch sogleich einen fixen Zeitplan beigegeben hatte. Dieser Fahrplan sah so aus: bis zum 1. Juli ein Staatsvertrag mit der DDR als Grundlage für eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Danach Zeit für die politische und verwaltungsmäßige Neuordnung der DDR und im Herbst nächsten Jahres Wahlen zu einem gesamtdeutschen Parlament. Davor sollte die DDR laut Staatsvertrag nach Artikel 23 des Grundgesetzes die Aufnahme in die Bundesrepublik beantragen und vollziehen. Nach der gesamtdeutschen Wahl wäre dann die Einheit Deutschlands in den heutigen Grenzen beider deutscher Staaten hergestellt. Diese innerdeutschen Aspekte sollten durch zügige Verhandlungen mit den für Deutschland als Ganzes verantwortlichen ehemaligen Siegermächten parallel begleitet werden. Das heißt, die 2+4 Außenminister sollten bis zum Herbst dieses Jahres ein Konzept für ein gemeinsames Deutschland erarbeiten, das dann von den 35 Mitgliedstaaten der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, diskutiert und vielleicht mit kleinen Änderungen abgesegnet werden sollte. Ein Papier mit friedensvertraglichen Qualitäten. Dieses Konzept, innenpolitisch von Kohl, außenpolitisch von Genscher entworfen, war und ist die gemeinsame Marschlinie der Bonner Koalition. Nun hat aber der sowjetische Außenminister Schewardnadse das Wort vom Abkoppeln in die Debatte gebracht. Er hat dabei mit Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet. Das Zuckerbrot war das Zugeständnis Moskaus, dass eine deutsche Vereinigung so bald wie möglich vollzogen werden könnte und dass dann mit einem Gesamtdeutschland die Frage der Bündniszugehörigkeit ver- und behandelt werden könne. Bis dahin würden die alliierten Vorbehaltsrechte für Deutschland als Ganzes weiter gelten. Die Peitsche ist im Klartext erkennbar. Auch in einem vereinigten Deutschland könnten alliierte Truppen, auch sowjetische, stationiert sein, deren Besatzungskosten vom deutschen Steuerzahler bezahlt werden müssen. Dieser Einschränkung der Souveränität hat Bundeskanzler Kohl heftig widersprochen. Außenminister Genscher hingegen würde eine solche Konstellation in Kauf nehmen. Man kann nun die Position des Bundeskanzlers mit dem Wort bezeichnen, mit dem er gestern selbst die sowjetische Haltung beschrieben hat, Verhandlungspoker. Damit ist die Hoffnung verbunden, dass sich im Verlauf der kommenden Verhandlungen alles zu erträglich Gutem auflösen wird. Wenn dem aber nicht so wäre, dann käme die ganze Vereinigung zum Bremsen und vielleicht zum Halt. Die Sowjets wollen Sicherheitsgarantien für die Zukunft. Deshalb würden sie einem Verbleib Deutschlands in der NATO nur zustimmen, wenn die NATO ihren Charakter eines westatlantischen Militärbündnisses ändert. Da aber schon der amerikanische Verteidigungsminister erklärt hat, dass die NATO ihre Strategie der flexiblen Antwort mit dem Ersteinsatz von Atomwaffen nicht ändern wolle, wird dies Problem nicht schnell zu lösen sein. Wenn nicht, kommt Kohls Zeitplan ins Rutschen. Keine Veränderung der NATO-Strategie heißt keine Souveränität für Gesamtdeutschland. Ohne Souveränität keine Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Ohne Vereinigung keine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Am Ende dieses Szenarios stünden 16 Millionen enttäuschte DDR-Bürger, die am 2. Juli auf ihre lang ersehnte D-Mark warten müssten. Obwohl die ganze Materie fast von einer erdrückenden Komplexität ist, oder gerade deswegen, werden die beteiligten Regierungen in vielen, vielen Verhandlungsrunden eine Lösung suchen müssen. Ulrich Gieneiger berichtete. Nachklang an dieser Stelle zur Tagung der nuklearen Planungsgruppe der NATO-Verteidigungsminister in Kanada. Oder sollte man besser Missklang sagen? Jedenfalls wurden deutliche Bewertungsunterschiede zwischen Bundesverteidigungsminister Stoltenberg und NATO-Generalsekretär Wörner sichtbar hinsichtlich der Bereitschaft hierzulande, qualitativ neue luftgestützte Nuklearwaffen zu stationieren. Sie sollen nach NATO-Planungen den jetzt zur Verhandlung angebotenen landgestützten Kurzstreckensystemen folgen. Hier der Auszug aus einem Interview, das unser Kollege Rolf Clement mit dem Bundesverteidigungsminister führte. Der Generalsekretär der NATO, Manfred Wörner, hat nun gestern auf der abschließenden Pressekonferenz gesagt, die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland, ihre Bevölkerung seien selbstverständlich bereit, neue, moderne, luftgestützte Nuklearwaffen aufzunehmen, wie sie auch den NATO-Doppelbeschluss seinerzeit mitvollzogen haben. Ist das eine Position Wörners, die Sie in der NATO bekräftigt haben, die mit der Bundesregierung abgestimmt ist? Die Position der Bundesregierung ist, und hier haben wir Einvernehmen mit unseren Verbündeten, dass zunächst einmal die schon im letzten Herbst begonnenen Studien über die künftige Struktur eines Mindestbestandes an Atomwaffen in Westeuropa fortgesetzt werden. Es gibt hier keine Vorentscheidung für die Einführung bestimmter Systeme. Aber natürlich müssen wir im Hinblick darauf, dass die Sowjetunion weiterhin ihre Nuklearsysteme in ihrem Bereich modernisiert prüfen, ob sich später die Notwendigkeit ergibt, auch bei weniger Atomwaffen insgesamt bestimmte Waffenentwicklungen vorzunehmen oder einzuführen. Also war die Äußerung Wörners zumindest voreilig? Es ist eine politische Einschätzung für eine spätere Zukunft, aber die Bedingungen, jetzt Entscheidungen zu treffen, sind noch nicht da. Es hat übrigens niemand auch auf jetzige Entscheidungen gedrängt. Dass ein Schritt in eine neue Qualität atomarer Aufrüstung dem Prozess der Neuordnung Europas und der deutschen Sache nicht gerade förderlich sein kann, darauf hat auch DDR-Außenminister Meckel in einer Pressekonferenz in Ost-Berlin hingewiesen. Sie galt Fragen der äußeren Flankierung der deutschen Vereinigung. Hans-Jürgen Fink berichtet. Gewiss sei er nur ein Minister auf Zeit, meinte Markus Meckel in der ersten Pressekonferenz eines DDR-Außenministers seit mehr als 20 Jahren. Aber dafür habe er noch vieles zu leisten. Der deutsche Einigungsprozess sei auch außenpolitisch zu gestalten. Die speziellen DDR-Erfahrungen und Interessen müssten eingebracht werden, meinte er, selbst wenn dies in Bonn nicht unbedingt alle erfreut. Zwei Leitsätze hat er für sein außenpolitisches Programm definiert. Erstens, der deutsche Einigungsprozess darf die europäische Einheit nicht stören, sondern muss sie befördern. Zweitens ist die Sowjetunion in diesen Prozess voll und ganz mit einzubeziehen. Von daher hat der DDR-Außenminister ein gewisses Verständnis für den Vorschlag seines sowjetischen Kollegen Schewardnadze, den inneren vom äußeren Einigungsprozess abzukoppeln. Letztlich aber lehnt Meckel diese Idee ab. Am Ende der 2+4-Gespräche müsse eine verbindliche Souveränitätserklärung für Deutschland einschließlich Berlins stehen, betonte er, welche die Vier-Mächte-Verantwortung ablöst. Ein vereinigtes Deutschland, bekräftigte Meckel seine schon zuvor geäußerte Position, müsse der NATO angehören, vorausgesetzt, dass die Atlantische Allianz ihre Strukturen und Strategien erheblich verändert. Davon ist Meckel einerseits überzeugt, andererseits aber sieht er die Verlagerung von Land- zu luftgestützten Atomwaffen in der NATO mit Sorge. Dies, muss ich sagen, ist nicht geeignet, die Bedingungen zu erfüllen, die wir für eine künftige europäische Friedensordnung und für das Sich-Einstellen der NATO auf diese neue Situation für angemessen halten können. Es wäre, so muss ich befürchten, entgegen den Interessen der Sowjetunion, die an dieser Stelle nur Besorgnis äußern könnte in Bezug auf das Unterlaufen des INF-Abkommens, denn dadurch wäre die Sowjetunion wieder direkt erreichbar. Und ich muss so deutlich sagen, ich hoffe, dass es hier noch Veränderungen im Denken der Verantwortlichen der NATO kommen wird. Für die Übergangsphase bis zur NATO-Integration des Vereinigten Deutschland sieht Meckel noch keine konkreten Konturen. Kreativität und Fantasie seien nötig. Je kürzer die Übergangszeit, desto verrückter, so wörtlich, könnten die Lösungen sein. Eine Doppelmitgliedschaft Deutschlands in beiden gegensätzlichen Bündnissystemen sei ja im Grunde absurd, meinte er. Im Kern aber ginge es den Sowjets jenseits der Bündnisfrage um wie auch immer geartete Sicherheitsgarantien. Ein Austritt der DDR aus dem Warschauer Pakt könnte jedenfalls nicht am Anfang des deutschen Einigungsprozesses stehen. Dass ihn seine erste Auslandsreise nach Warschau geführt habe, erläuterte Meckel, habe Signalcharakter, historisch und aktuell gleichermaßen. Eine vertragliche Regelung der polnischen Westgrenze sei auf jeden Fall nötig und die Deutschen sollten souverän genug sein, dazu aus eigenem Antrieb beizutragen. Die Deutschen sollen selbst bestimmen, welche Grenzen Deutschland hat. Dies ist ein souveräner Akt und den sollten die Deutschen tun. Es wäre fatal, wenn die vier ehemaligen Siegermächte uns darauf hinweisen sollten, was unsere Grenzen sind. Ich fände es sehr wichtig, wenn wir gerade in dieser Frage bis zur 2. Juli-Hälfte zu einer Klärung kämen. In Bonn hat sich ein neuer Bundestagsausschuss Deutsche Einheit konstituiert. Er soll den Prozess der Einigung parlamentarisch begleiten. Und in der Eröffnungssitzung der Kommission wurde den Parlamentariern vom Bundeskanzler und Kanzleramtsminister Seiters enges Zusammenwirken versprochen. Den Vorsitz übrigens im Ausschuss, der der CDU zusteht, wollte diese zum Auftakt heute nicht nutzen. Hören Sie Peter Quay. Nun ist auch die Opposition im Bundestag besser in die deutsch-deutsche Zusammenarbeit einbezogen, wie sie es seit langem gefordert hatte. Heute konstituierte sich, während Regierungsvertreter weiter um den Staatsvertrag mit der DDR kämpften, der Ausschuss Deutsche Einheit mit 39 Abgeordneten aus allen Parteien ein Mammutausschuss, der größte, den es je gab. Gleich am Anfang stand Streit auf dem Programm, und zwar um den Vorsitz, den eigentlich Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth von der CDU einnehmen sollte. Die Union verzichtete aber auf diesen Vorschlag, weil am Sonntag Landtagswahlen in Niedersachsen stattfinden und weil Frau Süssmuth dort als Ministerkandidatin ins Rennen gegangen ist. Die SPD sprach deshalb von einem Wahlkampfmanöver. Umstritten war heute auch die Frage, ob die Politiker durch den Staatsvertrag nicht ungebührlich unter Zeitdruck gesetzt werden. Der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel, der mit Willy Brandt in dem Ausschuss sitzt, teilte Lob und Kritik über den Ausschuss. Vogel: Den Zeitplan und den Zeitdruck hat die Regierung zu verantworten. Das waren Entscheidungen der Regierung, insbesondere des Bundeskanzlers. Wer realistisch weiß, dass an diesen Zeitvorgaben jetzt nichts mehr zu ändern ist. Infolgedessen ergeben sich auch Konsequenzen für den Ausschuss. Aber ich habe heute Bereitschaft gespürt, etwa bei Kollegen Seiters, dass wir in einer dichten Folge von Sitzungen wirklich noch zu einer Diskussion kommen, so dass auch noch Veränderungen aufgrund der Initiative dieses Ausschusses möglich sind. Sonst ist das ja nur eine Alibi-Veranstaltung. Heftiger kritisierten die Grünen, so ihr Abgeordneter Gerald Häfner. Der Ausschuss ist heute konfrontiert worden mit einem Zeitplan, den nicht er selbst gemacht hat, sondern der dem Vorschlag der Bundesregierung entspricht. Das ist nicht das übliche Verfahren im Umgang mit Bundestagsausschüssen. Ausschüsse haben ein Selbstbefassungsrecht und machen auch ihren Zeitplan selbst. Ich will nicht, dass Prozesse verzögert werden. Ich will aber, dass das, was notwendig ist, und das geht hier um die tiefgreifendsten Weichenstellungen überhaupt in der Nachkriegsgeschichte, dass das vernünftig und damit auch in der dafür benötigten Zeit beraten wird. Wir werden uns also einem Zeitdiktat der Bundesregierung nicht beugen, sondern darauf dringen, dass genügend Zeit zur Beratung Verfügung steht. Dem widersprach der CDU-Kanzleramtsminister Rudolf Seiters, der auf Seiten der Bundesrepublik die Federführung für den Staatsvertrag hat. Seiters heute nach der konstituierenden Sitzung. Es ist aus allen Fraktionen heute eine Fülle von Anregungen gekommen und Fragen, die wir zum Teil schon heute beantworten konnten. Wir mussten in anderen Fragen, in anderen Bereichen auf die noch laufenden Verhandlungen hinweisen. Aber ich denke, es gibt in vielen Fragen eine breite Übereinstimmung. Einen eher bescheidenen Empfang bereitete Tirana dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Pérez de Cuellar. Sein Gastgeber, Außenminister Reis Malile, der Generalsekretär des Ministerrates, der Oberbürgermeister von Tirana, das diplomatische Korps, eine große Gruppe angereister Journalisten waren am Flughafen erschienen. Es fehlten auch nicht die unvermeidlichen Pioniere mit Blumengrüßen. Die Rote Zwergrepublik an der Adria ist in jüngster Zeit zwar Ziel vieler Staatsbesucher, aber der Besuch des ersten Mannes der Vereinten Nationen könnte einen politischen Wendepunkt markieren. Am Vorabend seiner Visite verabschiedete das albanische Parlament eine Reihe von Gesetzen, die das Land aus seiner politischen Isolation herausführen und das System von Grund auf verändern könnten. Die Wiedererrichtung eines Justizministeriums, das 1965 abgeschafft worden war, die Streichung des Gesetzes der Republikflucht, die Ankündigung der Ausstellung von Reisepässen für alle albanischen Bürger und nicht zuletzt Lockerungen im religiösen Bereich sind mehr als Gesten für einen wichtigen Staatsbesuch. Die albanische Staats- und Parteiführung tritt mit diesen eine Flucht nach vorne an, um nicht von Entwicklungen überrollt zu werden, der es nicht mehr Herr werden könnte. Denn dass die gegenwärtige KP-Führung von der Macht Abschied nehmen möchte, um einem demokratischen Mehrparteiensystem die Wege zu ebnen, kann kaum angenommen werden. Die neuen Freiheiten sind genau dosiert und kontrollierbar, westliche Maßstäbe sollten nicht angelegt werden. Nach mehr als 40 Jahren totalitärer Herrschaft bedeuten sie für die Bürger des Landes aber doch viel. Wie sie die Albaner nutzen werden, wird wohl weitgehend von den Ausführungsbestimmungen der Gesetzesänderungen abhängen, die bisher nicht bekannt geworden sind. Dass Tirana eine Helsinki-Gruppe die Einreise verweigert hat, passt nicht zu den liberalisierenden Tendenzen. Von Menschenrechten war allerdings von offizieller Seite in Tirana auch noch nichts zu hören, auch wenn es die Absicht hat, die Unterschrift unter die KZD-Schlussakte nachzuholen. Vorsichtig hat sich die Staats- und Parteiführung Ramis Alia und der Regierungschef Chachani völkerrechtliche Normen schon angenähert, was die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu weit mehr als 100 Ländern spiegelt. Ebenso pragmatische Schritte im Innern, vor allem in der Wirtschaft, die das Alltagsleben in Albanien spürbar verbessert haben. Dass die LPG-Bauern jetzt privat ihre Hühner halten und auch ein Schwein füttern dürfen, ist nach Jahren totaler Planwirtschaft schon viel. Es sollen auch politische Häftlinge freigelassen worden sein. Als Beweise für eine Demokratisierung reicht das aber nicht aus. Zur wirtschaftlichen Situation in der DDR stellt die Frankfurter Rundschau fest. Die Schlagzeilen reißen nicht mehr ab. Ein Volk in Panik. Die Stimmung in der DDR sei gefährlich und explosiv. Vor der Arbeitslosigkeit haben die Menschen drüben Angst und gleichzeitig wird hüben kaum etwas getan, um diese Angst zu nehmen. Im Gegenteil, mit immer neuen Geschichten und Reportagen wird das Elend der Fabriken in der DDR ausgeschmückt. Niemand im Westen und im Osten will die Produkte, niemand will den verseuchten Grund und Boden und die veraltete Technik. Niemand ist noch zuständig, Generaldirektoren sind abgesetzt und die Gewerkschaften betreiben ihre Selbstauflösung. Es breitet sich ein brisantes Machtvakuum aus. An der Krisenhaftigkeit und den Verelendungstheorien scheinen sich so manche zu weiten. Auch Linke, die den Zusammenbruch des real existierenden Kapitalismus in der DDR nach dem Tag X an die Wand malen und so die neue Notwendigkeit des Sozialismus begründen. Das sind Rechnungen ganz anderer Art, die da aufgestellt werden. Sie haben allerdings eines gemeinsam, sie gehen zu Lasten von Menschen. Und bei all den düsteren Katastrophenbildern geht viel Zeit verloren, zu viel. Die Tageszeitung Die Welt schreibt zum Stand der Deutschen Vereinigung: In der Zielkurve zu dieser ersten Etappe der Deutschen Vereinigung drängen sich die Reisen, Verhandlungstermine und Detailprobleme inzwischen so, dass man sich fragt, wie die Hauptbeteiligten das noch bewältigen. Eines wirklich weittragenden Gedanken, glaubt man, alles mit Geld regeln zu lassen. Diese Einigung Deutschlands, an der am Ende eine Form von Einheit stehen könnte. Ich meine nach wie vor eine Einheit, die auf den Ländern beruht, die Vielgestalt ist, föderal ist. Ein solcher Gedanke ist nicht da. Der wird zwar gelegentlich verbal, wird das so mitbeteuert, wie man auch immer von Europa mitspricht, aber im Grunde läuft es aufs alte Muster hinaus, auf die Allmacht der D-Mark. Und ich fürchte, dass dieses Konzept scheitern wird. Das reicht nicht aus, um nach 40 Jahren Trennung und Auseinanderleben Menschen wieder zusammenzuführen. Ich fürchte, dass nach der Währungsunion und nachdem sich herausgestellt hat, dass das Ganze ein Schlag ins Wasser gewesen ist, denn das meiste Geld, das rüberfließt und rüberfließen wird, wird in kürzester Zeit wieder im Westen sein, weil in der DDR Konsumwünsche, Reisewünsche erfüllt werden wollen. Das Geld bleibt also nicht da, kurbelt nicht die Wirtschaft an. Im Gegenteil, die Produkte in der DDR werden durch die D-Mark entwertet, finden keine Käufer. Die Folge ist, dass Betriebe, die man durchaus hätte sanieren können, auch von Pleite bedroht sind. Arbeitslosigkeit, Rechtsradikalismus werden die Folgen sein. All das wird am Ende oder könnte am Ende dazu führen, ich will es vorsichtig sagen, dass sich trotz Aufhebung der Grenze, der Mauer, des Stacheldrahts, des Schießbefehls, all der Dinge, die man sich gewünscht hat, die Deutschen sich am Ende fremder sein werden als vorher. Aber Herr Grass, wie hätte man das vermeiden können? Sie möchten mehr Zeit haben für die Deutschen. Ich hätte es mir auch gewünscht, dass wir mehr Zeit gehabt hätten. Bloß, was hätte man anders machen können? Sind wir da nicht auf dem falschen Fuß von dem, was jetzt alle Welt Geschichte nennt, überrascht worden? Was hat uns denn gezwungen, diese Gangart einzulegen? Wäre es nicht vernünftig gewesen, sagen wir mal, diesen beiden Konzepten, die sich ja gar nicht so weit auseinander waren, die Modrowsche Vertragsgemeinschaft, die er vorschlug, und Kohls 10-Punkte-Programm, das sah ja Zeit voraus, Jahre. Da hätte etwas in der Tat wachsen können, zusammenwachsen können. Es wäre doch denkbar gewesen, auch realisierbar gewesen, zuerst einmal Schritt für Schritt auf eine Konföderation der beiden Staaten hinzuzuarbeiten. In dieser Zeit, wie lange die auch angehalten hätte, mit Hilfe der Bundesbank die Währung der DDR zu stabilisieren, wie man es auch dem Schilling gegenüber macht, mit gezielten Hilfsmaßnahmen der Bundesrepublik die angeschlagene Wirtschaft der DDR in den Bereichen, in denen sie zu halten ist, zu sanieren, also dazu zu bringen, Produkte herzustellen, die auch im eigenen Land Käufer finden. Nichts dergleichen ist geschehen. Die Betriebe machen jetzt schon Pleite, die Arbeitslosigkeit beginnt schon vor der Währungsunion und sie wird sprunghaft steigen, wenn dann die D-Mark dort herrschen wird. Ich will es gar nicht mal als Willen unterstellen, aber dieser bloße Glaube und Aberglaube an die Machbarkeit aller Dinge durch die D-Mark oder das, was man unter freier Marktwirtschaft versteht, wird dazu führen, dass sich dieser Teil Deutschlands nach 40 Jahren Bevormundung abermals in einem Zustand der Bevormundung befinden wird, in einem kolonialen Zustand, als arme Leuteland, als Billiglohnland und solange noch Geld da ist, als Markt, als erweiterter Markt Westdeutschlands. Wenn das Ergebnis der Einheit sein soll, mit dem Deutschland möchte ich nichts zu tun haben. Und das führt mich eben zu der Befürchtung, dass am Ende einer solchen Entwicklung die DDR-Deutschen, ich nenne sie mal so, wieder einmal als die alleinigen Verlierer des von allen Deutschen begonnenen und verlorenen Krieges dastehen. Sie werden wieder die Zeche zu zahlen haben. Ja, aber schauen wir uns die ganze Sache doch noch mal aus der Sicht der DDR-Bevölkerung an. Sie haben eine Revolution gemacht, die wir alle bewundert haben. Wer hat die Revolution gemacht? Das waren die Leute, die schon seit Jahren unter großem Risiko, und da geht Seemann die Kirche und in anderen Kirchen, sich versammelt haben, zugeführt wurden, wie man Verhaftung in der DDR nannte, wieder entlassen, abgeschoben in den Westen, wie Bärbel Bohley, wieder zurückgekommen und viele andere, die haben das begonnen. Und dann fanden sich mehr und mehr Menschen, die an den Leipziger Montagen nicht von Wiedervereinigung sprachen. Die wollten die Mauer weghaben, die wollten reisen können, die wollten Freiheit haben, die wollten die Stasi weghaben, die wollten eine Demokratie haben, aber doch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, auch Eigenbewusstsein. Und diese Leipziger Montage waren kurz nachdem die Mauer aufgemacht wurde, ab Mitte November, wurden nicht mehr bestimmt von den Gruppierungen Neues Forum, Demokratie jetzt und anderen, die jeweils am Mikrofon eine Toleranz beispielhafter Art zuließen. Verschiedenste Meinungen kamen da zum Tragen. Nein, da kamen andere, die sich vorher nicht auf die Straße gewagt hatten. Die hatten jetzt das Mikrofon und für die gab es nur einen Satz, Deutschland einig Vaterland. Und die ließen auch die Forum-Leute und die Leute von Demokratie jetzt nicht mehr ans Mikrofon. Da zeichnete sich eine Intoleranz ab, die mich ängstlich macht. Ja, aber ist das nicht das Risiko bei fast allen Revolutionen immer, dass die Leute, die die Revolution ursprünglich gemacht haben, dann die sind, die das Nachsehen haben? Das mag ja sein, aber da Sie mit mir ein Gespräch führen, wäre das Gespräch bald beendet, wenn man sagt, so ist nun mal die Geschichte, so läuft sie. Ich glaube schon, dass Schriftsteller eine Neigung dazu haben und zu Recht eine Neigung haben, auch von den Verlierern zu sprechen. Oder war es doch kein Zufall? Wer hat in den 2 Jahren vor der Veröffentlichung des Arbeitsberichtes hinter den Kulissen die Fäden gezogen? 20. November 1987. In den Räumen der Bundesforschungsanstalt trifft sich eine hochkarätige Diskussionsrunde. Mit von der Partie sind 5 hauseigene Professoren, darunter auch Professor Dr. Brünig, der spätere Verfasser des Arbeitsberichtes zur Regenwaldnutzung. Ihnen gegenüber sitzen unter anderem 6 Vertreter der Holzimporteure. Einziger Diskussionspunkt: Aufrufe zum Boykott von tropischen Hölzern in der Bundesrepublik. Was sich die Herren zu sagen hatten, liest sich in einem internen Aktenvermerk so. Herr Wonnemann, ein Tropenholzimporteur aus Westfalen. Herr Wonnemann plädierte dafür, dass eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit nach Möglichkeit unter Federführung der Bundesforschungsanstalt gestartet werden sollte. Als geeignete Sofortmaßnahme war man sich über den Vorschlag einig, dass es notwendig sei, möglichst kurzfristig eine Dokumentationsmappe zusammenzustellen. Damit die gemeinsame Strategie nicht als Kungelei zwischen Holzimporteuren und staatlicher Bundesforschungsanstalt entlarvt wird, wurde betont, dass bei allen Aktivitäten sowohl der Verein Deutscher Holzeinfuhrhäuser als auch die Arbeitsgemeinschaft Holz nach außen nicht in Erscheinung treten sollten. Das war ohnehin nicht nötig, denn Professor Brünig ist sich laut Aktenvermerk sicher, dass in seinem Institut die Dokumentationsmappe erstellt werden könne. Auf Basis dieser Unterlagen sollte dann durch einen geeigneten Wissenschaftler ein wissenschaftliches Papier erarbeitet werden. Im Anschluss daran sollte ein PR-Fachmann zur weiteren Mitarbeit herangezogen werden. Blieb noch das leidige Finanzierungsproblem. Zitat aus dem internen Sitzungspapier. Herr Professor Brünig machte darauf aufmerksam, dass für die Arbeiten in seinem Institut circa 6 Monate benötigt würden. Die Finanzierung der wissenschaftlichen Hilfskräfte müsste voll durch die Wirtschaft übernommen werden. Tatsächlich, so räumt das politisch für die Bundesforschungsanstalt BFH verantwortliche Bonner Landwirtschaftsministerium offiziell ein, ist der Arbeitsbericht von den Holzimporteuren mitbezahlt worden. Das Geld, nach Angaben des Ministeriums über 36.000 Mark, stammte als Spende von der Fördergesellschaft der BFH. Es ist kein Zufall, dass dort auch Tropenholzhändler Mitglied sind. Diese können ihr finanzielles Engagement auch noch steuerlich absetzen, denn die Fördergesellschaft der Bundesforschungsanstalt ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Trotz der nachgewiesenen Einflussnahme der Tropenholzimporteure auf das Regenwaldgutachten bestreitet die Bundesregierung eine Manipulation seitens der Wirtschaft. Das Landwirtschaftsministerium selbst habe den Auftrag dafür erteilt, und zwar Anfang 1989. Merkwürdig nur, dass bereits 2 Jahre zuvor Holzhändler und BFH-Professoren die Erstellung des Berichtes beschlossen hatten. Ungereimtheiten hin, Mauschelei her. Die Bundesregierung, namentlich die Minister Töpfer und Kichle, benutzen den umstrittenen Arbeitsbericht als Argumentationsgrundlage. Daran wird sich nichts ändern. In der Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion erklärte die Bundesregierung im März dieses Jahres: Der Arbeitsbericht wird für die Bundesregierung ein wichtiges Element für ihre Position in der Tropenwaldfrage bleiben. Gleiches gilt für den Verein Deutscher Holzeinfuhrhäuser, VDH. Aufbauend auf dem Arbeitsbericht startete der Verein eine groß angelegte 750.000 Mark teure PR-Kampagne. Eine 500.000 Menschen wurde inzwischen mit einem Verbraucherfaltblatt des VDH versorgt. Jetzt geht es ran an die Multiplikatoren. In Arbeit sind spezielle Informationsblätter für Holzverkäufer und Architekten. Auch auf den wichtigsten Klima- und Regenwaldexperten im Deutschen Bundestag hat der VDH offenbar Einfluss genommen. Es handelt sich um den Abgeordneten Bernd Schmidbauer. Der CDU-Mann ist Vorsitzender der Bundestags-Enquete-Kommission Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre, die sich 1989 mehrfach mit dem Schicksal der tropischen Wälder beschäftigt hat und in Kürze ihren Abschlussbericht vorlegen wird. Ein Teilnehmer der öffentlichen Anhörungen, VDH-Geschäftsführer Hartmut Schulze-Riewald. Per Telex informierte er seinerzeit einen Kollegen, dass er mit dem Hearing zwar ganz zufrieden sei, bis auf eines. Zitat: Ich war entsetzt, als ich hörte, dass die CDU-CSU im Entwurf ihrer neuen Leitlinien vorgesehen hat, ein Einfuhrverbot von Tropenholz aus Primärwäldern anzustreben. Gegen Ende des Hearings bestätigte mir Herr Schmidbauer allerdings ausdrücklich, dass die erwähnte Passage gestrichen werde. Der Verein Deutscher Holzeinfuhrhäuser kann noch mehr Erfolge verbuchen. Als die UNO vor 3 Jahren verlangte, auf Forstprodukte einen Umweltzuschlag zu erheben, äußerte sich die Bundesregierung ablehnend. Der VDH war an der Erarbeitung der deutschen Stellungnahme beteiligt, wie ein internes Papier belegt. Obwohl der Einblick in die VDH-Interna belegt, dass es den Holzbaronen stets um eine Schadensbegrenzung am eigenen Image, nicht aber am Regenwald geht, weist der Verein kategorisch alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Nicht die Axt, das Feuer bedrohe den Tropenwald, so das gängige Argument. Doch zwischen solchen öffentlichen Statements und tatsächlicher Denkweise liegen nicht selten ganze Wälder, wie weitere vertrauliche Dokumente beweisen. Ein Beispiel. In einer sogenannten Analyse zur Gefährdung der Tropenwälder behauptet der VDH öffentlich: Die Holzeinfuhr der Industrieländer trägt nicht zur Verringerung der Waldfläche in den tropischen Gebieten bei. Ganz anders hört sich das im internen Zirkel an. Auszug aus einem VDH-Protokoll. Der Redner betonte, dass die starken Verluste von tropischer Waldfläche auch ihm große Sorge bereiten. Weiter unten fordert derselbe Redner die Verhinderung schädlicher wirtschaftlicher Nutzungen, wie sie in Teilen Südamerikas und Asiens gegeben sind. Halten wir fest. Die Holzimporteure räumen unter anderem eine schädliche wirtschaftliche Nutzung der Wälder Asiens ein. Genau dort sitzt der mit Abstand größte Einzellieferant für die Bundesrepublik, nämlich Malaysia. Inzwischen hat sich der Verein Deutscher Holzeinfuhrhäuser mit den eigenen Waffen geschlagen. Jahrelang haben die Holzimporteure behauptet, sie würden die Regenwälder nachhaltig bewirtschaften. Nachhaltige Forstwirtschaft heißt schlicht, dass nicht mehr eingeschlagen als wieder aufgeforstet wird oder von selbst nachwächst. Solchermaßen geerntetes Holz, so argumentieren mittlerweile viele Umweltgruppen, sei unbedenklich, sofern die Händler eine nachhaltige Nutzung der Wälder belegen können. Genau diese Forderung bringt die Holzimporteure in Rage. Im Dezember letzten Jahres gaben sie während einer VDH-Sitzung zu Papier: Die Geschäftsführung erläuterte, dass der strikte, kompromisslose Boykottaufruf etwas in den Hintergrund getreten ist. Stattdessen wird zunehmend angestrebt, die Einfuhr von Tropenholz zuzulassen, wenn nachgewiesen wird, dass das Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Diese Entwicklung ist jedoch außerordentlich gefährlich, da ein seriöser Nachweis mangels jeglicher Kontrollmechanismen unmöglich ist. Eine strikt gehandhabte Nachweispflicht würde zu einem vollständigen Importverbot für Tropenholz führen. Das vertraulich geäußerte Eingeständnis kommt einem Offenbarungseid gleich. Was Regenwaldschützer immer vermutet hatten, wird von der Tropenholzlobby uneingeschränkt zugegeben, dass ein seriöser Nachweis über eine nachhaltige Regenwaldnutzung unmöglich ist. Ein neues Telefonsystem, das dem Postkunden durchaus Vorteile bringt, ruft die Datenschützer auf den Plan. Es heißt ISDN und soll in den kommenden 3 Jahren in der gesamten Bundesrepublik eingeführt werden. Der kritische Punkt: Computer der Post speichern 80 Tage lang alle Gesprächsverbindungen der Teilnehmer. Achim Nuhr über die Probleme, die das aufwirft und die Möglichkeiten, sie zu lösen. Ich stelle mir vor, dass zum Beispiel jemand, der heroinabhängig ist, bei uns anruft, ob wirklich so die Möglichkeiten für ihn bestehen, in eine Entziehung zu gehen. Wenn der nun befürchten muss, dass die Daten seines Anrufes gespeichert werden, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er diesen Anruf unterlässt. Der Essener Pfarrer Werner Korsten fürchtet die Wirkung eines neuen Telefonsystems, das die Post bis 1993 flächendeckend einführen will. Das System mit dem Kürzel ISDN bietet bessere, schnellere Verbindungen und soll bis zum Jahr 2000 etwa 7 Millionen Teilnehmern zur Verfügung stehen. Wo bisher mechanisch einzelne Rädchen beim Wählen Ziffern übertragen, stellen dann Computer die Verbindung her. Jeder weiß aus Kriminalfilmen, dass heute anonyme Gesprächspartner erst mit polizeilicher Zusatztechnik und nach einer längeren Gesprächsdauer identifiziert werden können. ISDN ändert dies gründlich. In voraussichtlich 12 riesigen Datenzentren speichert die Post dann 80 Tage alle Gesprächsverbindungen von ISDN-Teilnehmern. Und genau dies lehrt Datenschützer und viele Berufsverbände das fürchten. Denn wer möchte schon, dass sein Hilferuf beim Pfarrer, seine Frage bei der AIDS-Beratung oder sein anonymer Tipp an einen Journalisten registriert wird? Die Post verweist dagegen auf die Wünsche anderer. Mehrere tausend Firmen und viele Privatkunden bitten ausdrücklich um den sogenannten Einzelgebührennachweis. Denn jeder Postkunde mit ISDN-Telefon kann bald eine Liste seiner Telefonverbindungen anfordern, um die Gebührenabrechnung der Post zu kontrollieren. Als Kunde gilt in diesem Falle der, der das Telefon angemeldet hat. Die Gebührenliste erfasst aber alle Anrufe, die von dem entsprechenden Telefon geführt werden. Zum Beispiel auch die einer verzweifelten Ehefrau, die bei der Familienberatung um Hilfe bittet, weil ihr Mann sie misshandelt. Die Daten über diesen Hilferuf bekäme der Mann als Telefonanmelder von der Post zugeschickt. Karl-Heinz Mechtel von der Postgesellschaft Telekom möchte diesen Missbrauch verhindern. Er bekommt diesen Einzelgebührennachweis nur, wenn er die schriftliche Erklärung der Familienangehörigen beibringt, dass diese Familienangehörigen auch einverstanden sind. Und die übrigen Mitbenutzer, die müssen von dem Anschlussinhaber darüber informiert werden, dass ein Einzelgebührennachweis beantragt wird. Für die Datenschützer ist dies graue Theorie. Das Dortmunder Institut für Kommunikationsökologie, kurz IKÖ, hat Proteststimmen von 200 Beratungsstellen gesammelt und auch der Bundesbeauftragte für den Datenschutz meldet Bedenken an. Heute, mehr als ein Jahr nach der feierlichen Installierung des ersten ISDN-Anschlusses, macht sich auch die Post darüber Gedanken. Karl-Heinz Rosenbrock vom Bundespostministerium. Wir haben uns darüber hinaus aber auch Möglichkeiten überlegt, dass der Kunde von vornherein entscheiden kann, wie er sich die Sache mit dem Speichern der Daten vorstellt. Das ist im Augenblick im Geschäftsgang, wie es so schön heißt. Er kann also wählen, ob Daten gespeichert werden oder nicht. Dann könnte ein Anrufer freiwillig auf die Erfassung seiner Telefondaten verzichten. Der Trost ist allerdings gering. Sollte derselbe Postkunde Anrufe von ISDN-Telefonen empfangen, kann er gegen die Registrierung dieser Anrufe über den anderen Anschluss nichts unternehmen. Das kann schlimme Folgen haben. Jeder Staatsanwalt kann gemäß einem 62 Jahre alten Paragraphen des Fernmeldeanlagengesetzes Auskunft über den Telefonverkehr eines Beschuldigten verlangen. Wird zum Beispiel ein Journalist der Zeugnisverweigerung beschuldigt, können durch ISDN seine gesamten Telefonkontakte auch rückwirkend untersucht werden. Hat er selbst der Post jegliche Speicherung untersagt, kann der Staatsanwalt über die entgegengenommenen Anrufe fahnden. Die Post müsste als Erfüllungsgehilfe dienen, was ihr selbst wohl nicht ganz recht ist. Karl-Heinz Mechtel von Telekom wünscht eine Einschränkung der Fahndungsmöglichkeiten auf besonders schwere Straftaten. Wir würden es von Seiten der Post begrüßen, wenn diese Anpassung stattfinden würde, denn dann hätten wir viele Probleme bei der Vermarktung des ISDN los. Die Experten des IKÖ schlagen einen Kompromiss vor zwischen Datenschutz und Rechnungskontrolle. Professor Helmut Fangmann von der Hamburger Hochschule für Wirtschaft und Politik möchte die Telefondaten erfassen, aber dann anonymisieren. Ich möchte darauf hinweisen, dass es eine Lösung gibt im Ausland, unter anderem in Frankreich und in der Schweiz, die außerordentlich datenschutzfreundlicher ist. Da werden zum Beispiel bei der Erfassung und Weitergabe der Nummer des Angerufenen die letzten 4 Ziffern weggelassen. Das bedeutet, dass diese Telefonnummer individuell nicht mehr identifizierbar ist und zugleich ist den Abrechnungszwecken, die legitim sind, Genüge geschehen. Das IKÖ präsentiert außerdem eine dezentrale Lösung. Ein Telefonmodell eines privaten Herstellers, das die Gesprächsdaten selbst vor Ort erfasst. Wer Lust hat, kann später seine Gebührenliste von einem Drucker neben dem Telefon ausdrucken lassen. Wer keine Lust hat, stellt den Speicher einfach ab.